Radio Bremen 2. Forum Kultur, Featurezeit am Sonntag. Großkonzerne bestimmen zunehmend, wie unser Leben aussieht. Mühelos verlegen sie ihre Produktionsstätten in die Länder, die ihnen die größten Gewinnchancen bieten. Meist werden die Veränderungen als Sachzwänge ausgegeben. Jeder Einzelne soll seine Fähigkeiten dynamisch, flexibel und mobil den sich wandelnden Bedürfnissen der Konzerne anpassen. Auch von nationalen Regierungen wird Zustimmung erwartet. Und sie stimmen zu, wie das berühmt-berüchtigte Schröder-Blair-Papier zeigt. Der Markt ein Gott? Fragt unsere Autorin Mechthild Müser in ihrem Feature-Essay über Unterwerfung und Widerstand in der globalisierten Welt. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Die Steuerungsfunktion von Märkten muss durch die Politik ergänzt und verbessert, nicht aber behindert werden. Wir müssen unsere Politik in einem neuen, auf den heutigen Stand gebrachten wirtschaftlichen Rahmen betreiben. In einer Welt immer rascherer Globalisierung und wissenschaftlicher Veränderungen müssen wir Bedingungen schaffen, in denen bestehende Unternehmen prosperieren und sich entwickeln und neue Unternehmen entstehen können. Modernisierung der Politik bedeutet, sich an objektiv veränderte Bedingungen anzupassen. Modernisierung der Politik bedeutet, sich an objektiv veränderte Bedingungen anzupassen. Diese Bedingungen bewegen sich außerhalb der politischen Gestaltung. Sie sind außer- oder vorpolitisch bestimmt. Man behandelt sie wie das Wetter, von dem man ja sagen kann, dass es sich verändert, nicht verändert wird von bestimmten Personen. Also man kann hier die Wetteranalogie auch noch weiterspinnen. An das Wetter richten wir keine Ansprüche. Natürlich nicht. Wir kritisieren das Wetter nicht. Das Wetter handelt nicht, weder falsch noch richtig, ist einfach da. Insofern ist das Wetter tatsächlich neutral, ethisch neutral. Aber das Wetter ist uns auch nicht gleichgültig. Es beeinflusst uns. Wenn man will, es stellt eine Herausforderung dar. Es ist diese objektiv sich verändernde Bedingung. Es ist mal schön, mal schlecht. Es stürmt mal. Und es zwingt uns zum Handeln, zu einem bestimmten Handeln, zum Beispiel den Regenschirm aufzuspannen. Verantwortlich zu machen ist es dafür nicht, dass wir das tun müssen. Und wenn wir nass werden, so sind wir es, die selbst dafür verantwortlich sind. In der globalisierten Welt erscheinen die Mechanismen der Marktwirtschaft wie das Wetter. Sie sind einfach da und sie verändern sich ständig, ohne dass bestimmte menschliche Eingriffe sichtbar sind, konstatiert der Wirtschaftswissenschaftler Ulrich Thielemann, langjähriger Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Deshalb ist auch niemand verantwortlich zu machen für die Entwicklungen des Marktes, für seine Logik, seine Zwänge und für die Folgen der Veränderungen. Das Millionenheer von Arbeitslosen, die zunehmende Arbeitsverdichtung, der Raubbau an der Natur. Im Oktober 1999 referierte Thielemann auf einer Kölner Tagung über eine mögliche Ethik der Zukunft. Kritisch beleuchtete sein Vortrag die gegenwärtige Haltung von Politikern. Die Markterfordernisse oder besser gesagt Konzerninteressen akzeptieren und zu ihrem Programm machen. So wie das anfangs zitierte berühmt-berüchtigte Schröder-Blair-Papier. Wir werden daraus weiterlesen. Ein Text, in dem die beiden Politiker die Bedingungen des globalen Marktes nicht in Frage stellen, sondern sie wettergleich als unbeeinflussbar, als nicht gestaltbar sehen. Gerhard Schröder und Tony Blair haben das Primat der Politik aufgegeben, so Thielemann, und ordnen sich dem unter, was die Wirtschaft vorgibt. Der Wettbewerbswind ist zum Sturm geworden und der richtige Orkan steht uns noch bevor, orakelte ein Chef des Siemens-Konzerns. Wieder eine Wettermetapher und nicht einmal die Aussicht auf Sonnenschein. Der Markt erscheint heute fast so etwas wie als ein Gott, der alles regelt und dem wir unterworfen sind und nichts gegen tun können. Also ein objektiv ablaufender Prozess. Das ist aber nicht so. Also alle Sozialwissenschaftler oder Ökonomen, die das genauer studieren, wissen, dass Märkte natürlich Bedingungen unterliegen, die durch die Kulturen geschaffen werden. Das heißt, es sind die Menschen, die bestimmte Marktsituationen und Marktbedingungen schaffen. Und die Art und Weise, wie etwa der internationale kapitalistische Markt funktioniert, wie er jetzt gerade funktioniert, ist keineswegs ein Automatismus, sondern der ergibt sich aus bestimmten Bedingungen, die wir schaffen, die wir wollen, gegen die wir natürlich auch auftreten können. Wir haben die Gestaltungskraft, den Markt anders zu gestalten. Normalerweise befasst sich der interkulturell arbeitende Religionswissenschaftler Michael von Brück nicht mit Wirtschaftsfragen. Aber wenn es darum geht, eine Ethik für die Zukunft zu entwickeln, kommt er heute nicht daran vorbei. Gesetz für Gesetz haben Regierungen und Parlamente nationale Beschränkungen für den Verkehr von Waren und Devisen aufgehoben. Der freie Fluss des Kapitals beschleunigte das Wachstum der globalen Finanzmärkte und setzte ein gigantisches Zirkulationssystem in Gang. Nicht die Internationale der Arbeiterbewegung formierte sich, sondern die Internationale des Kapitals. Soll der Geier Vergissmeinnicht fressen? Was verlangt ihr vom Schakal, dass er sich häute? Vom Wolf soll er sich selber ziehen die Zähne? Was gefällt euch nicht an Politrucks und an Päpsten? Was guckt ihr blöd aus der Wäsche auf den verlogenen Bildschirm? Seht in den Spiegel, feig, scheuend die Mühsal der Wahrheit, dem Lernen abgeneigt, das Denken überantwortend den Wölfen. Der Nasenring, euer teuerster Schmuck. Keine Täuschung zu dumm, kein Trost zu billig. Jede Erpressung ist für euch noch zu milde. Mit dem Welthandelsabkommen GATT wurde Konzernen und Geldmanagern Tür und Tor geöffnet. Dabei wird so manches als Sachzwang ausgegeben, was doch hausgemacht ist. Und bei genauerem Hinsehen nichts anderes als das Bestreben, Profite zu erwirtschaften. George Soros, einer der erfolgreichsten Börsenmakler der letzten 30 Jahre, spricht inzwischen von einem Marktfundamentalismus, der sich unmerklich breit gemacht habe. Der Glaube an die selbstregulierende Macht des Marktes habe die Menschen blind gemacht für die Tücken des Kapitalismus. Nun befürchtet Soros einen Kollaps des Weltfinanzsystems, den kein Politiker mehr aufhalten kann. Es war vor allem die Desillusionierung im Hinblick auf die Möglichkeiten der Politik, die dem Marktfundamentalismus Auftrieb gegeben hat. Und der Aufstieg des Marktfundamentalismus wiederum trug zum Versagen der Politik bei. Ihr Lämmer, Schwestern sind, mit euch verglichen die Krähen. Ihr blendet einer den anderen. Brüderlichkeit herrscht unter den Wölfen, sie gehen in Rudeln. Gelobt seien die Räuber, ihr, einladend zur Vergewaltigung, werft euch aufs faule Bett des Gehorsams. Winselnd noch lügt ihr, zerrissen wollt ihr werden. Ihr ändert die Welt nicht. Politiker als Marionetten der Großkonzerne? Bei Fragen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes könnte es fast so scheinen. Die engagierte Molekularbiologin Christine von Weizsäcker verfolgt seit 25 Jahren, wie sogenannte Marktmechanismen gegen lebenswichtige Interessen der Menschen durchgesetzt werden. Es gibt einen ganz großen internationalen Konflikt, und zwar den Konflikt, ob Staaten zum Schutz ihrer Bürger und zum Schutz ihrer Umwelt das sogenannte Vorsorgeprinzip anwenden dürfen oder nicht. Das heißt, ob sie bei Hinweisen auf schwere Gefahren ohne endgültigen wissenschaftlichen Beweis und ohne wissenschaftlichen Konsens schon aktiv werden können oder nicht. Der endgültige wissenschaftliche Beweis, ob der FCKW-Ausstoß die Ozonschicht zerstört, steht beispielsweise noch aus. Dennoch haben sich die Staaten darauf geeinigt, FCKW-Emissionen zu begrenzen und in einigen Jahren ganz zu verbieten. Es wäre fatal, den Beweis abzuwarten. Diskutiert wird aber immer noch darüber, ob die Verpestung der Luft mit CO2 mitverantwortlich ist für die sich abzeichnenden klimatischen Veränderungen, für den sogenannten Treibhauseffekt. Man wartet ab. Man muss aber im Vorfeld arbeiten. Das heißt, man kann nicht immer die 15 20, 25 Jahre warten, bis die wissenschaftliche Argumentation ausgereift ist. Es gibt auch Möglichkeiten und vielleicht auch Verantwortung und Pflicht zu handeln im Vorfeld, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dieses wird aber nicht anerkannt von der Welthandelsorganisation. Die verlangt den wissenschaftlichen endgültigen Beweis. Sonst werden staatliche Regelungen als Handelshindernis, als Marktverzerrung gewertet. Und für Handelshindernisse und Marktverzerrung muss man viele Millionen Dollar bezahlen. Also die Europäische Union musste sich ihre Weigerung, hormonbehandeltes Rindfleisch aus den USA zu importieren, diese Weigerung basiert auf dem Vorsorgeprinzip, sehr, sehr teuer bezahlen. Europa kann das noch, Entwicklungsländer könnten das nie. Hormonbehandeltes Rindfleisch, genverändertes Soja, genveränderter Mais. Auch hier sind die langfristigen Risiken unbekannt. Man vermutet, dass transgene Nahrungsmittel Allergien auslösen oder verstärken. Die Welthandelsorganisation WTO will davon nichts hören und die Hersteller machen gute Geschäfte. Das Absurde ist, dass 1992 die Staatengemeinschaft der Erde die Rio-Dokumente unterzeichnet hat. In Rio hat man sich auf das Vorsorgeprinzip geeinigt. Ein Jahr später in Marrakesch wurden die Dokumente der Uruguay-Runde des GATT unterzeichnet und die Welthandelsorganisation gegründet, wo steht, Vorsorgeprinzip lassen wir nicht zu. Das ist eine Schizophrenie der Staaten dieser Erde, die dadurch zustande kommt, dass in Rio andere Ministerien verhandelt haben als in Marrakesch. Und jetzt sitzt man in der Bredouille und muss schauen, was daraus wird. Was im Moment daraus geworden ist, ist, dass Rio gefeiert wird mit Reden und Marrakesch und die Welthandelsorganisation durch diesen finanziellen Strafmechanismus implementiert, das heißt durchgesetzt wird. Und im Wesentlichen ist die Welthandelsorganisation ein Instrument, wo die Interessen der großen Industriestaaten und insbesondere die Interessen der transnationalen Konzerne einfach das Sagen haben. Als Vertreterin einer Allianz von Umwelt- und Entwicklungsverbänden nimmt die Bonner Wissenschaftlerin teil an internationalen Treffen der Welthandelsorganisation, wie zuletzt in Seattle, ebenso an UNO-Konferenzen für Umwelt und Entwicklung. Schon für das Gipfeltreffen in Rio de Janeiro im Jahre 1992 hatte die fünffache Mutter eines der Papiere zum Erhalt der biologischen Artenvielfalt verfasst. Denn die geht in einer Landwirtschaft, die auf Gentechnik setzt, verloren. Schließlich lässt sich mit patentiertem Saatgut ein viel besseres Geschäft machen als mit natürlichem. Das große Problem ist, dass es schneller gesagt ist, ich habe nichts anderes vor, als die Hungernden zu ernähren mit meiner Technologie. Das sagt sich innerhalb von 20 Sekunden. Der Nachweis muss dann, wenn man ein solches Versprechen macht, nicht gemacht werden. Das Sprechen mit denen, die hungern, muss nicht gemacht werden. Die zu fragen, woran liegt das, muss nicht gemacht werden. Und es ist sehr merkwürdig, dass genau die Konzerne, die über Welthunger reden, weiß Gott, nicht mit den Leuten geredet haben, die Erfahrung in Entwicklungshilfe haben. Denn die können denen sagen, jede sehr teure Technologie wird immer die Reichen bevorzugen und den Armen nochmal einen Landverlust aufoktroyieren. Der Human Development Report der UNO behauptet, mit dem Vermögen der 7 reichsten Personen der Welt könnte der Hunger innerhalb von 3 Jahren in allen Staaten überwunden werden. Aber kein Politiker wagt, die riesigen Privatvermögen anzutasten. Stattdessen wird den armen Bauern in Lateinamerika, Afrika oder Indien hochgezüchtetes Saatgut aufgeschwatzt, das angeblich die Ernten vervielfachen soll, oft aber das Gegenteil zur Folge hat. Die Mechanismen sind so, ich nehme jetzt ein Beispiel aus Indien, da wurden Bauern überredet, teures Saatgut, was hochproduktiv sein sollte, zu kaufen. Die haben das gemacht. Das teure Saatgut verlangt auch kapitalintensiven Anbau, sprich Dünger, manchmal Bewässerung, manchmal Herbizide und Pestizide. Daran fehlt es dann. Darauf ist dann das Saatgut nicht eingestellt. Mischkultur wird nicht mehr gemacht. Das heißt, erstens mal ist das Insekten- und Viren- und Pilzanfälliger dann in der Monokultur. Und zweitens, wenn dann der gleiche die Ernte aufkauft, der das Saatgut verkauft hat und dann ein Preisverfall ist, was eigentlich immer, wenn man zur Erntezeit kauft, ist es billiger, als wenn man vor der Aussaat verkauft. Dadurch sind diese Bauern dauernd in die Schulden gekommen und das Bauernsterben ist nicht nur ein europäisches Phänomen, wo man ja immerhin in der Stadt vielleicht noch einen Job bekommt. In vielen Ländern werden die Städte nie die Jobs haben, die durch den Verlust des kleinen Landes durch Überschuldung verloren gehen. In Indien hat es dazu geführt, dass, obwohl das in der hinduistischen Kultur eigentlich undenkbar ist, ein Massenselbstmord unter den Bauern geherrscht hat in Andhra Pradesh. Sodass die Studie, die Christian Aid, eine Entwicklungshilfe, kirchliche Entwicklungshilfeorganisation in Großbritannien genannt hat, die haben die betitelt Seeds of Suicide, Saatgut, das zum Selbstmord führt. Da gibt es die, die schlagen, da gibt es die, die rennen. Da gibt es die, die zündeln, da gibt es die, die brennen. Da gibt es die, die wegsehen, da gibt es die, die hinsehen. Da gibt es die, die mahnen, wer hinsieht, muss auch hingehen. Da gibt es die, die wissen, da gibt es die, die fragen. Da gibt es die, die warnen, wer fragt, wird selbst geschlagen. Da gibt es die, die reden, da gibt es die, die schweigen. Da gibt es die, die handeln. Was wir sind, wird sich zeigen. Verarmungsprozesse sind seit vielen Jahren in allen Agrarländern zu beobachten und nicht nur dort. Aber keine Regierung gebietet den Saatgutkonzernen, den Maschinenbauunternehmen und den Banken Einhalt. Viele der wirtschaftlichen Hilfsprogramme, die dann als internationale Hilfe ausgegeben werden, dienen der Ankurbelung der eigenen Wirtschaft bzw. der Öffnung von Märkten. Das kann man deutlich sehen, wie etwa die westliche Welt mit Russland umgegangen ist in den letzten Jahren. Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die Menschenrechtsfrage etwa glaubwürdig auf der Tagesordnung stehen könnte. Nicht in Russland und nicht in den anderen Staaten, die sich politisch gewendet haben. In seinem Buch »Das neue Denken« schreibt Michail Gorbatschow: Sie sind in den Ozean der weltweiten Konkurrenz geraten und können sich seinen Erfordernissen natürlich nicht augenblicklich anpassen. Das hat ihren Volkswirtschaften in beträchtlichem Maße geschadet. Die älteren Akteure auf dem Weltmarkt haben es nicht versäumt, die Situation zu nutzen, um auf den verwaisten Märkten der Neuankömmlinge ihr Glück zu versuchen. Wir haben ja die Diskrepanz, dass die politisch handelnden Subjekte im Grunde genommen noch die Nationalstaaten sind, die nationalen Regierungen, die aber durch die Struktur des Marktes und der internationalen Finanztransfers und so weiter längst obsolet geworden sind. Das heißt, nationale Instanzen können die globalisierten Entscheidungen von Großkonzernen natürlich überhaupt nicht mehr beeinflussen. Und wir haben dort keine Steuerungsmechanismen mehr. Und das ist das ganze große Problem. Europa sieht sich der Aufgabe gegenüber, den Herausforderungen der Weltwirtschaft zu begegnen. Unsere Volkswirtschaften und die globalen Wirtschaftsbeziehungen haben einen radikalen Wandel erfahren. Neue Bedingungen und neue Realitäten erfordern eine Neubewertung alter Vorstellungen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass sich die öffentlichen Ausgaben in ihrer Zusammensetzung auf diejenigen Tätigkeiten konzentrieren, die dem Wachstum und der Förderung des notwendigen Strukturwandels am besten dienen. Nicht mehr die Politik setzt den Rahmen, in dem die Wirtschaft sich bewegt, sondern umgekehrt. Die Konzernchefs stecken das Feld ab, in dem die gewählten Volksvertreter agieren dürfen. Aber keiner soll es merken. Es wird dem verschleiert dadurch, dass man einfach zum Beispiel davon spricht, von einfach sich verändernden Bedingungen. Von dem Strukturwandel, der nun mal eine Herausforderung darstellt. Statt Herausforderung können wir natürlich auch Zwang sagen. Man sagt aber nicht Zwang, weil man das ja gut findet. Und wir sollen alle gut finden, was da dieser sogenannte Strukturwandel erzeugt. Aber der Strukturwandel ist natürlich kein Naturereignis, sondern der wird von uns selber erzeugt. Nur tun wir das nicht sozusagen intentional. Da gibt es niemanden, den wir benennen können, aha, der hat jetzt den Strukturwandel erzeugt. Das ergibt sich aus dem Zusammenspiel unserer Handlungen. Und das muss natürlich auch bedacht werden. Genau das passiert aber nicht. Denn dann müssten auch die Folgen jeder Entscheidung und Handlung beachtet werden. Dann würde offensichtlich, dass unter Wettbewerbsbedingungen der Gewinn des einen für den anderen immer einen Verlust darstellt. Das Bauernsterben nicht nur bei uns, sondern stärker noch in den sogenannten Entwicklungsländern, das Schrumpfen des Mittelstandes, der Konkurs zahlreicher Einzelhandelsgeschäfte, all das sind Resultate der immer stärkeren Kapitalkonzentration. Die Schaffung von Arbeitsplätzen, das wollen wir ja alle, ist immer was Gutes. Alle Seiten profitieren ja dabei. Damit hat man aber den Wettbewerb vergessen. Die Schaffung von Arbeitsplätzen bedeutet stets ein Druck, da wird stets Druck in Richtung auf eine Vernichtung von Arbeitsplätzen ausgeübt. Das ist leider ein ökonomisches Gesetz. Das geht nicht anders. Das ist der Wettbewerb eben. Und das ist nicht so schmerzfrei. Der Wettbewerb ist ein Prozess der schöpferischen Zerstörung. Die Schaffung von Arbeitsplätzen ist vielleicht Schöpfung. Aber die Rückseite ist immer ein zerstörerisches Potenzial. Und das wird im Allgemeinen eben nicht erkannt. Politikern ist es oft wichtiger, wiedergewählt zu werden, als dass sie für ganz bestimmte Werte einstehen. Erfolg steht in der Skala über Ehrlichkeit. Eigeninteresse statt Gemeinwohl ist zum moralischen Prinzip geworden. Und mehr noch, nach Auffassung des Wirtschaftswissenschaftlers Ulrich Thielemann hat sich die Ökonomisierung in alle Bereiche des Lebens eingeschlichen. Man muss zunächst mal fragen, was ist denn Ökonomisierung? Unter Ökonomisierung würde ich verstehen, die Ersetzung aller möglichen Gesichtspunkte, die uns vielleicht wichtig sind und Werte, und ihre Ersetzung durch zwei Werte, Kaufkraft und Effizienz, Produktivität oder Wettbewerbsfähigkeit. Das bedeutet Ökonomisierung. Und Ökonomisierung findet heute auch in der Politik statt. Die Politiker, die Parteien verstehen sich immer mehr als Anbieter eines Produktes beispielsweise und verstehen die Bürger, die sie ja vielleicht wählen oder wählen sollten, immer mehr als Kunden. Und diesen Kunden möchten sie nützliche Dienste erweisen. Dieses Verständnis offenbart man nicht so offen, weil das würde ja dann auch unseren Vorstellungen von guter Politik widersprechen. Denn Politik wäre dann ja doch reichlich opportunistisch, wenn sich die Meinung ändert, dann ändert man auch sein Parteiprogramm. In einer Gesellschaft, die vor allem den Prinzipien der Ökonomie gehorcht, machen sich alle Beteiligten gegenseitig zum Mittel ihrer Vorteile. Interessant ist vor allem, was der andere mir zu bieten hat. Darüber hinaus zählt er nicht. Ob es ihm gut geht oder schlecht, ist nicht meine Sache. Das bleibt seiner eigenen Verantwortung überlassen. Das ist die Ökonomisierung. Die Ökonomisierung eben, dass jeder ist das andere Produkt gleichsam. Es ist ja auch gar nicht so pauschal schlecht, aber unbegrenzt kann man aus wirtschaftsethischer Perspektive nicht dafür sein. Da darf uns am anderen nicht allein seine Funktion, beispielsweise als Kaufkräftiger oder als effiziente Diensteleistender, interessieren. Nicht allein darf das den Ausschlag geben. Ein einziger Arbeitsplatz fürs ganze Leben ist Vergangenheit. Daher besteht die wichtigste Aufgabe der Modernisierung darin, in Humankapital zu investieren, um sowohl den Einzelnen als auch die Unternehmen auf die wissensgestützte Wirtschaft der Zukunft vorzubereiten. Der Staat soll nicht rudern, sondern steuern, weniger kontrollieren als herausfordern. Wenn aber schon diejenigen, die über politische Macht verfügen, den Marktprozessen nichts entgegensetzen, wie viel schwerer ist es dann für den Einzelnen, gegen anonyme Mechanismen anzutreten? Wer noch im Arbeitsprozess steht, fügt sich, hält sich stets wettbewerbsfähig, mobil und flexibel. Er wechselt die Stadt, falls erforderlich, verpflanzt seine Familie oder wird zum Wochenendvater und bildet sich in seiner Freizeit klaglos weiter, wenn die Einführung neuer Techniken im Computerzeitalter dies nötig macht. Unternehmensberatungsfirmen errechnen mögliche Rationalisierungen und degradieren den einstigen geschätzten Mitarbeiter zur MAK, zur Mitarbeiterkapazität. die bei so und so viel Output so und so viel Kosten verursacht. Der beständige Sockel von Arbeitslosen lässt sich leicht nutzen, um Löhne zu drücken. Und die Vertreter der Arbeitenden, die Gewerkschaften, arrangieren sich eher mit den Unternehmen, als dass sie noch eigenständige Kampfkraft entwickeln. Das Resultat? Jeder ist sich mehr oder weniger selbst überlassen. Jeder Einzelne, der sieht ja nicht, wer das da ist, der einen zwingt, immer mehr seine Lebensenergie auf die eigene marktliche Fitness zu verlegen und sich lebenslang weiterzubilden. Immer wieder, denn die eigene Position ist chronisch gefährdet, immer wieder wird sie gefährdet. Das sieht der Einzelne so nicht. Und so kann man sozusagen zu so einer Wettertheorie des Marktes kommen. Es ist wie das Wetter, aber es ist natürlich nicht das Wetter. Es sind handelnde menschliche Individuen, wir selber wiederum, die diese Bedingungen schaffen. Makroökonomische Politik verfolgt noch immer einen wesentlichen Zweck. Sie will den Rahmen für stabiles Wachstum schaffen. Unternehmen müssen genügend Spielraum haben, um sich die verbesserten Wirtschaftsbedingungen zunutze zu machen und neue Chancen zu ergreifen. Sie dürfen nicht durch Regulierungen und Paragraphen erstickt werden. Um in der heutigen Welt ein größeres Wachstum und mehr Arbeitsplätze zu erreichen, müssen Volkswirtschaften anpassungsfähig sein. Flexible Märkte sind ein modernes sozialdemokratisches Ziel. Wachstum, ja, wann entsteht Wachstum? Dann, wenn die Schöpfung nicht so weit geht. Das heißt, wenn die Zerstörung nicht so weit geht. Wenn es den Individuen gelingt und sie nicht überfordert sind, die Freigesetzten, die unter Druck geraten und so weiter, wenn es ihnen gelingt, wieder eine neue Beschäftigung zu finden, effizienter zu werden, irgendwie bessere Produkte anzubieten und so weiter, dann haben wir Wachstum. Aber das ist natürlich nicht pauschal positiv, sondern dabei verändert sich unter der Hand sozusagen unsere Lebensform. Wir leben ja nicht nur für die Produkte, die wir genießen wollen, wenn wir noch Zeit haben, sie zu genießen, sondern unser lebensweitgehend arbeitendes Leben. Und das wird ja halt auch immer hektischer, Stress nimmt zu, die Ärzte schreien hier auf. Wirft man nur einen Blick auf die Parameter der Bevölkerungsstatistik, der Arbeitslosendaten, der Rohstoffbilanzen und Klimaverschiebungen, kommt man nicht umhin zu erkennen, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Der Mensch, so schreibt Michael von Brück, der Mensch lebt in einer begrenzten Ökosphäre, die er gestaltet und die ihn gestaltet. Er ist Subjekt und Objekt seines eigenen wirtschaftlichen und kulturell-politischen Handels zugleich, das heißt Täter und Opfer seines eigenen Tuns, wodurch er sein Wohlergehen und Scheitern selbst verantwortet. Hatte die Aufklärung den allmächtigen Gott entthront und damit die Voraussetzungen für die Allmachtsfantasien des modernen Menschen geschaffen, so relativierte die Psychologie des 19. Jahrhunderts die Allmacht der humanen Vernunft durch die Freilegung der Strukturen des Unbewussten. Das ökologische Wahrnehmungsmodell der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber entthronte die Allmacht des Homo Faber, insofern die Grenzen der quantitativen Expansion die Grenzen des Machbaren überhaupt erkennen ließen. Mehr Bescheidenheit ist also angesagt und mehr Aufmerksamkeit für die Tatsache, dass der Mensch selbst Teil der Natur, Teil der Welt ist, die er ausbeutet oder umgestaltet. Er steht nicht darüber oder außerhalb. Wie der Begriff Wachstum gehört auch Effizienz zu den gängigen Vokabeln des heutigen Wirtschaftsgeschehens. Dabei scheint es so, als sei Effizienz ein neutraler Faktor. Man fragt nicht, effizient für wen? Man fragt nicht, welche Auswirkungen hat die Kette von Effizienzsteigerungen auf eine Demokratie, in der doch diskutiert, abgewogen und bei unterschiedlichen Interessenlagen langwierig verhandelt werden muss. Man fragt nicht, was ist der Preis für mehr Effizienz, wer zahlt ihn? Ein kleines Beispiel aus einem Vortrag von Christine von Weizsäcker. Die Abschaffung des Redens zwischen der Kundin und dem Schuster, was für Schuhe es geben soll, ist ein guter Teil des Effizienzgewinns der Moderne. Das ist nicht nur ein technologischer Effizienzgewinn, sondern das ist auch ein Effizienzgewinn durch Abschaffung von Getratsche. Abwertend kann man es Getratsche nennen, aufwertend könnte man sagen, den wesentlichen Marktmechanismus, nämlich das Gespräch zwischen Produzenten und Konsumenten. und die Demokratie überhaupt erst möglich macht, nämlich das Gespräch der Bürger miteinander. Um noch beim Thema von Angebot und Nachfrage zu bleiben, wahrscheinlich hat schon jeder die Erfahrung gemacht, dass das, was er gerade erwerben möchte, nicht in den Regalen zu finden ist. Nicht die bequemen Schuhe, die er gern tragen würde, nicht die Pullover aus reiner Wolle, sondern nur die mit Beimischungen von Chemiefasern. Nicht die Röcke in der bevorzugten Länge, die es 2 Jahre zuvor noch gab. Sie sind nicht in. Das trägt man doch heute nicht mehr. Oder die gewünschte Farbe ist längst out. Modezeitschriften und Werbebeilagen präsentieren, was man tragen soll. Natürlich jedes Jahr etwas anderes, sonst würde schließlich das Geschäft stagnieren. Solange es sich um Kleidungsstücke handelt, kann vielleicht ein Schneider abhelfen. Schwieriger aber wird die Suche nach gentechnisch unveränderten Lebensmitteln. Die großen Nahrungsmittelkonglomerate hatten ihre Strategie fein ausgefeilt. Erst warnten sie vor Panikmache, dann versuchten sie, sämtliche Zucker- und Sojaproduzenten dazu zu bewegen, wenigstens 5% gentechnisch veränderte Zuckerrüben und Sojabohnen unter ihre Produkte zu mischen. Ein äußerst schlauer Schachzug, denn fast 90% aller verarbeiteten Nahrungsmittel enthalten Zucker und Soja. Wäre es ihnen gelungen, hätten sie sagen können, es sei doch längst alles gelaufen und nichts Schlimmes passiert. Man sagt, es gibt die Logik des Marktes, dann gibt es natürlich auch die Logik der Vermarktung. Was aber die Öffentlichkeit meist nicht weiß, ist, dass dieser Trend und diese Logik jetzt schon wieder ein neues Kind geboren hat, nämlich etwas, was sich Public Perception Management nennt, das Management öffentlicher Wahrnehmung. Da wird also nicht mehr für ein Einzelprodukt geworben, wenn du dieses Produkt bezahlst, dann bekommst du Glück und eine hübsche Freundin und soziale Anerkennung und deine Glatze wächst zu oder ich weiß nicht was, sondern es wird die öffentliche Wahrnehmung auf einem sehr viel breiteren Niveau poliert, gemanagt und teilweise gar nicht mehr unter Ankündigung von paradiesischen Verhältnissen, sondern durch die Konfusion der Öffentlichkeit. Man sagt, ihr blickt sowieso nicht durch und die Experten sagen alle paar Monate was anderes. Gebt's auf, wascht eure Autos und wärmt eure Tiefkühlkost auf. Da blickt niemand mehr durch. Das heißt, es wird Konfusion erzeugt und dann eine Resignation der Öffentlichkeit, die Themen einfach nicht aufgreifen soll. Und das Unterdrückthalten von politischen Themen ist ein Teil dessen, was Public Perception Management macht. Und an der Stelle finde ich, dass die Marktmechanismen, die bis zu Public Perception Management geführt haben, ausgesprochen demokratiefeindlich sind. Wohin aber gehen wir? Ohne Sorge, sei ohne Sorge. Wenn es dunkel und wenn es kalt wird, sei ohne Sorge. Aber mit Musik und denken heiter angesichts eines Endes. Mit Musik. Und wohin tragen wir? Am besten unsere Fragen und den Schauer aller Jahre in die Traumwäscherei. Ohne Sorge, sei ohne Sorge. Was aber geschieht am besten, wenn Totenstille eintritt? Ökonomische Macht kann sowohl durch Informationsentzug als auch durch Überschwemmung mit Informationen stabilisiert werden, wenn diese zum Beispiel zur Unübersichtlichkeit führt. Ein eher banales Beispiel ist die Strategie der Getränkeindustrie. Sie bringt so viele verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen an die Öffentlichkeit, die jeweils ein völlig anderes umweltbewusstes Handeln der Menschen suggerieren, dass niemand mehr weiß, was er glauben soll. Ist Pfand auf Dosen besser als Glasflaschen gegen Pfand zurückbringen? Soll man lieber Glasflaschen zum Glascontainer tragen oder wiederverwendbare Plastikflaschen benutzen oder vielleicht kleine dünne Milchtüten kaufen, die man in feste Plastikbehälter steckt und so weiter? Ein Verwirrspiel, das letztlich nur zur Folge hat, dass der Verbraucher glaubt, alle Entsorgungsmethoden seien gleich gut und es gäbe schon genügend Experten, die sich darum kümmern. Innerlich klingt er sich aus der Fragestellung aus und schluckt die jeweils schön gefärbten Darstellungen. Eine ähnlich demotivierende Wirkung haben auch die täglichen Nachrichten, die in der Regel mehr Negatives als Positives bieten und den Zuschauer hilflos in seinem Fernsehsessel hocken lassen. Er kann vermeintlich sowieso nichts tun. Michael von Brück. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir die Welt gestalten, welche Ethik wir entwickeln, von uns abhängt. Es ist nicht egal, was und wie wir denken und welche Bilder wir etwa vor uns hinstellen. Wenn ich ständig die Katastrophenmeldungen der Welt sammle und nicht in Zusammenhang sehe und die Ursachen begründe, sondern einfach nur daraus entnehme, es ist eben furchtbar, es ist schlecht, ich kann eh nichts tun, dann prägt sich diese Haltung ein und ich werde passiv und wahrscheinlich depressiv. Es gibt so eine Tendenz, angesichts der Unübersichtlichkeit der Gesellschaft zu sagen, wir können nichts tun, die da oben machen das oder es sind anonyme Systeme wie der Markt oder die Wissenschaft und so weiter. Die Welt besteht aber keineswegs nur aus Katastrophen. Sie besteht aus vielen, vielen anderen Ereignissen, die Mut machen, die Hoffnung machen, die Solidarität, die Liebe zwischen Menschen dokumentieren, auch in unserer Gesellschaft. Dass jetzt etwa die Ärzte ohne Grenzen einen Friedensnobelpreis bekommen. Das ist mindestens so sensationell, wie dass Günter Grass den Literaturnobelpreis bekommt. Es sind beides Gruppen, Menschen, die sich engagieren mit den Mitteln, die sie haben, und zwar gekonnt. Das sind Menschen, die meistens nicht nur außengesteuert sind, die nicht nur das tun, was man tut oder was man von ihnen erwartet. Oder wenn man ihnen sagt, das hat keine Chance, dann sagen die, aber das bin ich. Das sind also sehr eigenständige Personen. Und ich meine, es braucht Tapferkeit dafür. Ein Campesino-Freund von mir, der ist umgebracht worden, wollte aber trotzdem die Ungerechtigkeit, die er und seine Gemeinschaft erfahren, an die Öffentlichkeit bringen. Der wusste, was er riskiert. Das heißt aber nicht, dass die Leute sauertöpfisch rumrennen und sich als die Welthelden sehen. Es wird nirgends so viel gelacht. Und das Lachen kommt zustande, weil man einander die Erfahrungen mitteilt. Und dann sagt man, ich weiß wohl, dass ich zu den letzten hinterwäldlerischen, rückständigen Personen gehöre, die dieses nicht das Allerbeste und Neueste finden. Und dann sagen die anderen, was, du auch? Und dann sagt der Dritte, was, du auch? Und man merkt plötzlich, dass der Raum voll ist von Personen aus allen Regionen der Erde, denen man allen gesagt hat, sie seien die letzten hinterwäldlerischen Überreste einer vergangenen Periode. Denn der Fortschritt gehe nun mal in die Richtung und nicht in eine andere. Das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, sind Menschen, die noch wissen, dass Entscheidungen von Menschen gemacht werden und nicht durch naturgesetzliche Mechanismen. Die maßen es sich an zu sagen, wir Menschen machen die Entscheidungen. Und wenn das so ist, dann hat jemand anderes dieses entschieden und es ist nicht ein Gesetz der Welt seit vielen tausend Jahren, seit es die Menschen gibt, dass jetzt die Welthandelsorganisation genau diese Entscheidungen und nicht andere Entscheidungen fällen sollte. Einfach ist der Widerstand im globalisierten Zeitalter nicht. Zwar erlebte Amerika bei der Konferenz der Welthandelsorganisation in Seattle im November 1999 die größte Demonstration seit dem Ende des Vietnamkrieges. Doch der amerikanische Philosoph Richard Rorty bemerkte später in einem Interview, sicher haben die Demonstranten recht, dass der IWF und die WTO Fehler gemacht haben und eine gefährliche Machtposition besitzen. Aber ich wüsste gerne, welche Alternativen die Demonstranten im Kopf hatten. Ich bin mir nicht sicher, dass sie Ideen für die internationale Finanzpolitik oder eine internationale Handelspolitik haben. Aber wir brauchen eine solche Politik. Wir brauchen ein Programm, um abzusichern, dass diese Institutionen nicht machen können, was sie wollen. Diejenigen, die demonstriert haben, haben jedoch nicht einmal den Versuch der Neuformulierung einer solchen Politik unternommen. Es besteht die Gefahr, dass wir den globalen Kapitalismus brutaler erleben werden, als wir es uns je vorstellen konnten. Aber ich sehe niemanden, der eine Vorstellung davon hätte, wie das zu vermeiden wäre. Niemand, denke ich, möchte einfach nur die Weltbank abschaffen, den IWF oder die WTO. Niemand will fordern, dass Nike keine Fabriken mehr in Südostasien aufstellen darf. Wenn Nike sagen würde, wir bringen die Fabriken aus Südostasien heraus und bauen sie im Kongo wieder auf, was wäre dann die Antwort der Weltpolitik? Der französische Vordenker Pierre Bourdieu fordert die Bildung von internationalen Gewerkschaften. Doch in der Realität sind deutsche oder amerikanische Gewerkschaften weit davon entfernt, sich Gedanken um die Arbeitsbedingungen in China oder Afrika zu machen. Schließlich haben die Arbeiter der industrialisierten Länder Teil an der Ausbeutung der Dritten Welt. Sie müssten ihren Lebensstandard aufgeben, und wer tut das schon freiwillig? Auch von Wissenschaftlern erhofft Christine von Weizsäcker, dass sie in Zukunft mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, eine andere Forschung betreiben als die heute übliche. Wissenschaftler wissen sehr wohl, was wahrscheinlich mit ihren Erfindungen gemacht wird. Wissenschaftler könnten sehr wohl fordern, dass mehr Risikoforschung gemacht wird. Denn die Herstellung eines gentechnisch veränderten Organismus ist vielleicht 2% des Problems. Die Einbettung dieses neuen Organismus in die Ökosysteme, in die sozioökonomischen Bedingungen, das sind sicher mindestens 98% des Problems. Und da wird zu wenig geforscht. Das heißt, die Forscher könnten durchaus sagen, ich will aber im anderen Bereich arbeiten. Jetzt ist nur im Moment nicht Mode, Begleitforschung, Risikoforschung zu machen, denn das ist immer öffentliche Forschung. Sondern es ist Mode, anwendungsnah, industrieorientiert, weltmarktorientiert zu forschen. Dafür gibt es die Drittmittel. Das heißt, es geht bis in die Forschungssubventionsfragen hinein. Was wollen wir eigentlich forschen? Forschung, Naturwissenschaft beschäftigt sich zwar mit Naturgesetzen, aber welche Forschung wo gerade gemacht wird, das ist nicht naturgesetzlich. Mit schlaftrunkenen Vögeln und winddurchschossenen Bäumen steht der Tag auf. Und das Meer leert einen schäumenden Becher auf ihn. Die Flüsse wallen ans große Wasser und das Land legt Liebesversprechen der reinen Luft in den Mund mit frischen Blumen. Die Erde will keinen Rauchpilz tragen, kein Geschöpf ausspeien vorm Himmel. Mit Regen und Zornesblitzen abschaffen die unerhörten Stimmen des Verderbens. Mit uns will sie die bunten Brüder und grauen Schwestern erwachen sehen, den König Fisch, die Hoheit Nachtigall und den Feuerfürsten Salamander. Für uns pflanzt sie Korallen ins Meer. Wäldern befiehlt sie Ruhe zu halten, dem Marmor die schöne Ader zu schwellen, noch einmal dem Tau über die Asche zu gehen. Die Erde will ein freies Geleit ins All jeden Tag aus der Nacht haben, das noch tausend und ein Morgen wird, von der alten Schönheit jungen Gnaden. Was also ist zu tun angesichts der Tatsache, dass die natürlichen Ressourcen zerstört werden, dass Millionen hungern, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufklafft, dass Menschen sich wie Rädchen in einem Getriebe fühlen, das sie nicht verstehen und nicht verstehen sollen. In der Lutherstadt Wittenberg wurde Ende 1999 ein globales Ethikzentrum gegründet, in dem Fragen wie eine Werteorientierung für die globalen Finanzmärkte auf dem Themenspiegel stehen. Ethikkommissionen könnten neue Maßstäbe erarbeiten. Doch Christine von Weizsäcker, die gelegentlich als Alibi-Frau zu solchen Diskussionen geladen war, steht diesen Kommissionen eher skeptisch gegenüber. Sie spielen ja eine gewaltige Rolle, indem sie einen Deckel auf die öffentliche Diskussion tun. Dann sagt man, Leute, redet nicht darüber, dafür gibt es die Bioethikkommission und da sitzen die Spezialisten. Und die Spezialisten haben abgeschottet von der Öffentlichkeit gearbeitet. Sie haben teilweise sogar top secret gearbeitet. Die Institute für Bioethik lassen nur Bioethiker bei ihnen sprechen. Das heißt, erst muss man dafür sorgen, dass es einen öffentlichen Diskurs gibt. Und zwar nicht, dass jeder Bürger und jede Bürgerin erstmal Molekularbiologie und Philosophie studieren muss, um gehört zu werden. Das Recht, mitzusprechen und das Recht, die politischen Fragen aufzuwerfen, wo ihre Entscheidung zählt, das muss erst erkämpft werden. Ich meine, nehmen Sie die Vokabel Chance und Risiko, dann wird wissenschaftlich festgelegt, wie groß die Chance ist und wie groß das Risiko ist, wie das zu verrechnen sei. Und dann hat man ein bioethisch korrektes Resultat. Dass bei Chancen und Risiken, bei jedem Würfelspiel, das, was dem einen seine Gewinn-6 ist, dem anderen seine Verlust-6 ist, das wird da außer Acht gelassen. Das heißt, es gibt ganz reale Gründe, warum sowohl der durch die 6 gewinnt, als auch der durch die 6 verliert, angehört werden sollen. Das wollen die Gewinner nicht wahrhaben und die Verlierer sind machtlos. Wer hört schon auf Verlierer? Wir wollen eine Gesellschaft, die erfolgreiche Unternehmer ebenso positiv bestätigt wie erfolgreiche Künstler und Fußballspieler und die Kreativität in allen Lebensbereichen zu schätzen weiß. Dies erfordert ein positives Klima für unternehmerische Selbstständigkeit und Initiative. Wir möchten wirkliche Partnerschaft bei der Arbeit, indem die Beschäftigten die Chance erhalten, die Früchte des Erfolgs mit den Unternehmern zu teilen. Der Prozess der Ökonomisierung in der globalen Gesellschaft hat dazu beigetragen, Menschen zu vereinzeln und die spärliche Solidarität unter ihnen noch weiter außer Kraft zu setzen. Was also tun? Es geht überhaupt, das erkennbar zu machen, überhaupt benennbar zu machen. Und dann sollen wir uns eben fragen, wollen wir das denn? Wobei es nicht nur eine Frage des Wollens ist, sondern dürfen wir das denn auch? Das ist auch eine Frage. Gleichsam a priori, behaupte ich, kann der Ethiker sagen, ja, unbegrenzt dürfen wir das nicht, dann verletzen wir den kategorischen Imperativ. Wir dürfen den anderen nicht verdinglichen. Wir dürfen ihm nicht nur die Funktion sehen, sei es als was auch immer, als Zahlender, Leistender, vielleicht auch die Funktion als Ehemann. Das dürfen wir nicht, das kann ich so a priori sagen. Aber wenn ich das so a priori so von vornherein so feste sage, dann habe ich damit natürlich auch nicht gleich gesagt, was heißt das denn im konkreten Handeln? Das eine ist, beizutragen zu einer öffentlichen Debatte, in der diese Fragen überhaupt erst einmal gestellt werden und die unterschiedlichen Teilnehmer am Gesamtsystem, also die Wirtschaftslenker, die Politiker, die Wissensverbreiter, Medien und diejenigen, die Wissen schaffen, Universitäten vielleicht, dass die also tatsächlich zusammenkommen an einem großen runden Tisch der nationalen und internationalen Kommunikation. Das halte ich für ganz entscheidend, weil es ja hier auch Sprachprobleme gibt zwischen den unterschiedlichen Feldern, Gruppen und Sektoren in der Gesellschaft. Das ist ja oft nicht nur ein Machtproblem, sondern tatsächlich ein Sprachproblem. Man weiß nicht, wie man miteinander umgehen kann. Das Zweite, und das hängt jetzt damit zusammen, ist etwas ganz anderes und klingt vielleicht naiv. Das ist dies, dass wir in der Zukunft mehr als noch in der Vergangenheit darauf angewiesen sind, dass wir wissen, was wir tun. Das heißt auch, dass wir wissen, wie wir zu Wissen kommen. Das heißt, dass wir unser Bewusstsein steuern lernen, was ja Wissen produziert oder eben auch verdrängt und nicht produziert. Mit anderen Worten, ich halte es für unabdingbar und ganz wichtig, dass wir zusätzlich zur Vermittlung von Faktenwissen und der Systematisierung von Faktenwissen Wissen gewinnen und dann auch in den Bildungssystemen weitertragen, Wissen, wie wir mit unserem Bewusstsein, mit unseren Emotionen, mit unseren Interessen umgehen, umgehen können, umgehen dürfen. Das heißt, ich halte Bewusstseinsschulung für eine der wichtigsten Anforderungen an das Bildungssystem der Zukunft, damit überhaupt solche Fragen wie eine Ethik der Zukunft einen sinnvollen Stellenwert haben. Wie aber könnte konkretes Handeln aussehen? Ein Ansatz zur Veränderung liegt in Erziehung und Ausbildung. Bundespräsident Johannes Rau warnte in seiner Grundsatzrede zur Bildungspolitik im Juli 2000 davor, Bildung zu sehr auf die Bedürfnisse der Wirtschaft auszurichten. Ziel der Bildung sei nicht zuerst die Befähigung zum Geldverdienen. Und Michael von Brück fordert, dass wir in den Schulen so früh wie möglich beginnen, nicht nur zu denken und Daten logisch zu verknüpfen, sondern lernen, wie wir mit unserem Denken, mit unserem Gedanken umgehen. Man hat das klassisch immer Meditation genannt und Meditation in den Religionen gesehen, aber es ist eine ganz fundamentale Frage der Bewusstseinsschulung, der Achtsamkeitsschulung. Ich sage immer etwas salopp, wir lernen, wie man die Zähne putzt und wie man die Nase putzt und die Haare schneidet, aber nicht, wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Und diese Übung zur Achtsamkeit hat dann nicht nur die Folge, dass wir selbst mit unseren Gedanken und Gefühlen umgehen lernen, sondern hat auch zur Folge, dass ich das, was ist, um mich herum ganz anders wahrnehme, auch die Natur, auch meine Mitmenschen, dass ich den nur quantitativen Konsum immer mehr in einen qualitativen Eindruck umschlagen kann. Das heißt, ich kann mich wirklich wieder an einer Blume freuen. Ich brauche nicht jeden Tag eine neue. Ich kann mich wirklich wieder an einem Gegenstand freuen. Ich muss nicht jeden Tag einen neuen kaufen. Womit diesem ganzen quantitativen Denken, was wir auch in der Ökonomie haben, ein Riegel vorgeschoben würde. Und denn dieses Denken zerstört unsere Welt, weil es, wie wir wissen, Grenzen des Wachstums gibt. Als Marktteilnehmer versuche ich, meinen Profit zu maximieren. Als Bürger bin ich an sozialen Werten interessiert, an Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit oder was auch immer. All diesen Werten können Marktteilnehmer keinen Ausdruck verleihen, schreibt der Börsenmakler George Soros. Das stimmt nicht ganz. Denn auch als Käufer bin ich Marktteilnehmer. Wenn ich keine Waren aus Diktaturen kaufe, Ökostrom statt Atomstrom beziehe, mich von biologisch gezogenem Gemüse ernähre statt von dem üblichen mit Chemikalien gespritzten, hat das zwar kaum Auswirkungen, solange ich es nur als Einzelne mache. Schlägt jedoch die allgemeine Stimmung zugunsten eines bestimmten Produktes um, sieht die Sache schon anders aus. Ein wichtiges Ereignis der letzten Jahre war zu sehen, dass erstaunlicherweise die Konsumenten in diesem Punkt wirklich etwas bewirken können. Die Waffe, das eine zu kaufen und das andere nicht zu kaufen, ist marktwirksam, ist politisch wirksam, ist sogar weltmarktwirksam. Das hätte man nicht vermutet, da hatte man gedacht, das ist zu verhindern. Man hat den Leuten gesagt, ihr könnt doch nicht anfangen zu entscheiden, ob eine gentechnisch veränderte Tomate auf der Pizza ist oder nicht. Und die Leute sagten, wir wollen es gekennzeichnet und wir brauchen es nicht. Im Moment verlieren die Länder auf dem Weltmarkt, die ungetrenntes, gentechnisch verändertes Material anbieten, und die Länder machen die Riesengewinne, die nicht gentechnisch verändertes Material anbieten. Also die Frauen, die haben ja nicht sehr viel in der großen Politik zu sagen gehabt und gesagt. Frauen sind aber sehr gut, die kleinen Chancen zu ergreifen, in Zusammenarbeit, mit relativ wenig Eitelkeit. Und also, wenn Frauen langsam merken, dass die Entscheidung über ihr Leben nicht nur auf ihrem Acker, nicht nur in ihrem Kochtopf fallen, sondern dass ihr Acker und ihr Kochtopf und die Gesundheit ihrer Kinder, dass darüber an einer ganz anderen Stelle entschieden wird, dann können Frauen sich zusammentun und sagen, ja, dann gehen wir an die andere Stelle. Und so tun sich jetzt viele Frauen zusammen und sagen, bei der nächsten Runde der Welthandelsorganisation wird über unser Leben, über unseren Kochtopf, über unseren Acker und das Leben unserer Kinder entschieden, also gehen wir hin. Das lassen wir nicht nochmal zu, dass eine völlig undemokratische Organisation ohne jede rechtliche Kontrolle unser Leben mitprägt. Und das sind nicht Frauen, die sagen, wir müssen jetzt alle gleich leben. Das sind sehr verschiedene Frauen aus sehr verschiedenen kulturellen Hintergründen, die aber sagen, wir unterstützen einander solidarisch, unser Leben zu gestalten, an den verschiedenen Orten in der verschiedenen Weise. Politik hat keine Steuerungsmechanismen mehr. Aber der Kapitalismus braucht eine funktionierende Demokratie als Gegengewicht. Die Unternehmer streben nach Profitmaximierung. Sie werden immer weiter nur Kapital anhäufen und im besten Fall über Stiftungen und Spenden geringe Summen wieder umverteilen. Richard Rorty denkt an die Notwendigkeit einer Weltregierung. 1950, etwa zur Zeit der Gründung der Vereinten Nationen, haben die amerikanischen Intellektuellen meiner Generation noch angenommen, dass es bis zum Jahr 2000 so etwas wie eine Weltregierung geben würde. Es war damals einfach klar, dass eine Weltregierung gebraucht würde. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eine Chance, eine globale Weltpolitik zu entwickeln, doch der Kalte Krieg hat sie zunichte gemacht. Die Notwendigkeit einer Weltpolitik ist heute aber ebenso groß wie 1945. Und niemand hat die geringste Ahnung, wie man sie erreichen könnte. Das Problem ist natürlich, dass wir träge sind und meistens erst unter Leidensdruck handeln. Und das ist natürlich auch in der Politik nicht anders. Wir lassen es erst mal so lange gehen, in der Hoffnung, es wird schon gut gehen. Je mehr sich die Situation zuspitzt, umso mehr wird auch die Notwendigkeit von strukturellen Eingriffen deutlich werden. Und ich glaube ganz bestimmt, dass auch die Zeit einfach noch nicht da ist, aber kommen wird, dass wir Lösungen finden. Und mit wir meine ich wirklich uns alle, denn wir alle tragen in bestimmter Weise zur Öffentlichkeit bei, in die entfesselte Globalisierung in Regeln steuerbar zu machen, damit sie quantitativ so beschnitten werden kann, dass sich das System nicht selbst zerstört. Und wenn es hier nicht gelingt, eine adäquate Lösung zu schaffen, im Wortsinne, wo also die Marktmechanismen und die politischen Mechanismen, die den Markt steuern, auf gleicher Ebene angesiedelt sind, also international, dann wird sich das System selbst kaputt machen. Und das sehen inzwischen natürlich auch Vertreter etwa der Multinationalen, das sind ja keine Bösewichter, sondern das sind Leute, die in einem fast ungebremsten Konkurrenzkampf stehen, weil es eben keine Regeln gibt. Und diese Regeln müssen gefunden werden und durchgesetzt werden durch internationale Institutionen. Regeln, die den Wettbewerb begrenzen. Regeln, die die Risiken einer Neuentwicklung eindämmen. Regeln, die marktfreie Räume schaffen, damit nicht das gesamte Leben ökonomisiert wird. Man kann erstaunlich viel bewirken. Es geht natürlich dann auch um die politischen Themen, ob die kleinen Bürger eine Versicherung nehmen müssen dafür, dass ihr Kind einen Fußball durch die Nachbarscheibe kickt und dafür haften müssen, aber die großen Konzerne ganze Kontinente mit ihrem gentechnisch veränderten Mais, der nicht hinreichend auf Sicherheit getestet ist, langfristig genug, die das machen dürfen, ohne einer Haftungsregelung zu unterliegen. Das ist ja nun ein Fairnessgebot. Wenn die einen haften müssen, wieso müssen die, die große Risiken eingehen, nicht haften? Also auch da ist es durchaus möglich für Bürger, sich zu äußern. Ich plädiere dafür, dass wir zunächst Regeln schaffen müssen, nach denen zunächst mal Fragen gestellt werden, ethische Fragen gestellt werden und dann Antworten gesucht werden. Regeln, ein Regelwerk internationaler Verständigung, was natürlich auf dem Prinzip von prinzipieller Gleichberechtigung aller derer getragen ist, die sich beteiligen wollen. Ich kann nicht eine internationale Ethikdiskussion auf die Beine stellen wollen, wenn ich sage, der eine Partner ist derjenige, der die Regeln erlässt und gleichzeitig ein Mitspieler in der Diskussion. Das geht nicht, sondern die Regeln müssen selbst im Konsens gefunden werden. Das ist mühsam, aber unerlässlich. Regeln auch zur Entschleunigung aller Prozesse, damit der demokratische Diskurs mehr Gewicht erhalten kann. Und damit Zeit bleibt für die Beantwortung der alten Brechtschen Fragen, wem nützt es, was ihr da sagt? Wie handelt man, wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Vor allem, wie handelt man? Es ist vor allem wichtig, weil jedes einzelne Land verletzbar geworden ist. Weil die Industrie sagt, wenn ihr strikte Gesetze macht, dann gehen wir woanders hin. Das heißt, jedes einzelne Land kann in ein Deregulierungswettrennen gezwungen werden. Sicherheitsauflagen runter, Gesundheitsauflagen runter, Sozialstandards runter. Bitte, bitte, sind wir jetzt ein geeigneter Standort? alles öffentliche Geld so zu investieren, dass Industrie eine gute Infrastruktur bekommt, öffentliche Subventionen von Industrieankäufen. Irgendwie fragt man sich, müssen die Staaten sich wirklich selbst kastrieren und das nicht mehr tun, was ihre Aufgabe ist? Kein Wunder, dass sie an Ansehen bei den Bürgern verlieren, wenn sie das nicht mehr tun können, sich darauf geeinigt haben, das nicht mehr tun zu können, wofür man sie braucht, nämlich ihre Bürger zu schützen und die Umwelt zu schützen. Widerstand fängt nicht mit großen Worten an, sondern mit kleinen Taten. Wie der Sturm mit leisem Rascheln im Garten oder die Katze, die einen Koller bekommt. Wie breite Flüsse mit einer kleinen Quelle versteckt im Wald. Wie ein Feuermeer mit dem gleichen Streichholz, das die Zigarette anzündet. Wie Liebe mit einem Blick, einer Berührung, etwas, das auffällt in einer Stimme. Sich selber eine Frage stellen. Damit fängt Widerstand an. Und dann einem anderen eine Frage stellen. Radio Bremen 2, Forum Kultur, Featurezeit am Sonntag. Sie hörten Der Markt, ein Gott, Unterwerfung und Widerstand in der globalisierten Welt von Mechthild Müser. Mit Gedichten von Hans Magnus Enzensberger, Robert Gernhardt, Ingeborg Bachmann und Remco Kampert. Es sprachen Viola Sauer, Joachim Schönfeld, Dirk Dobrow und Thomas Vogt. Produktion Ralf Becher. Regie Ralf Schäfer, Redaktion Eberhard Senz, eine Produktion des Senders Freies Berlin 2000.